Daraufhin sandte Allah seine innere Ruhe auf seinen Gesandten und auf die Gläubigen herab, und er sandte Heerscharen, die ihr Nichtsaat, herab und strafte diejenigen, die ungläubig waren. Das war der Lohn der Ungläubigen.